Lass uns über die Unterschiede oder Quick Facts, wie du sie nennst, reden. Ja. Gerne. Du wolltest eine schnelle Sendung machen. Ich probiere, wo immer das geht, sie kaputt zu machen. Und, okay. Und neben dem Runterratteln von Stichpunkten noch persönliche Info dazu geben. Alles klar. Dann fangen wir doch mal direkt beim Entree an. Entree? Ja, wir haben jetzt schon verschiedene Türen benutzt. Sowohl zum Öffnen als auch zum Aufschließen. In Hotels, Wohnungen, wie auch immer. Was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu Europa gibt es also keinerlei Standards für die Höhe des Türgriffes. Richtig. Also wir haben zwischen kniehoch, und ich rede von meiner Kniehöhe, also nicht so hoch. Also nicht so hoch. So also 40, 45 Zentimeter bis zu 1,30, alles erlebt. Ja. So, auch viel dazwischen. Und in der Wohnung, wo wir waren, musste man die Schlüssel falsch rum reinstecken. Gut, das hast du als große Besonderheit rausgestrichen. Hm? Ich weiß nicht mehr, wie es wirklich ist, aber ich meine mich zu erinnern, als Kind viele Schlösser gehabt zu haben, wo der Bart des Schlüssels auch nach oben zeigte. Im letzten Jahr ist mir das nirgendwo mehr begegnet. Das ist richtig. Nee, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das aus Europa kenne, dass die Schlösser falsch rum drin sind. Mhm. Ja, und hier ist es das verschiedentlich begegnet. Wir haben jetzt hier allerdings auch teilweise Türen mit so ganz alten Bartschlüsseln gehabt. Ja. Also so historische Schlüssel, nicht so mit so einem Sägezahnblatt, sondern wirklich so Schmiedeschlüssel, sage ich mal. Und die konnte man dann richtig rum benutzen. Jetzt weiß ich nicht, ob das an der Schlossart liegt oder ob es allgemein so ist, dass halt die Schlösser mal so rum eingebaut werden. Naja, falsch rum ist ja auch immer eine Definitionsfrage. Ne? Mhm. Also mit diesen Sicherheitsschlössern, wie sie eigentlich heißen, die mit dem Bart. Mhm. Ist das für mich auch nicht so ganz klar wie mit den herkömmlichen Zimmertürschlüsseln mit der Ausprägung nach rechts und links. Also die haben eine definitive Seite oben und unten. Mhm. Die Sicherheitsschlösser sind für uns so, weil der Bart nach unten zeigt. Ja. Aber vom Schlüssel her gibt es eigentlich keinen oben oder unten. Das kann ja auch normal sein, dass der Bart nach oben ist. Und wir bauen die alle falsch rum ein. Ja. Aber wir sind ja dabei, Unterschiede rauszustreichen und nicht falsch und richtig zu beurteilen. Okay, es gibt, also ich kann mich in den letzten Jahren nicht mehr erinnern, dass ich in Deutschland ein Sicherheitsschloss hatte, wo der Bart nach oben zeigt, wenn man den Schlüssel reinsteckt. Das ist richtig. Kam jetzt aber nicht fremd vor. Das war also nur, weil du so total konsterniert, das falsche Wort, aber erstaunt warst. Hm? So. Ja, aber hast recht. Okay. Das war ein Punkt. Was noch erwähnt werden sollte, ist vielleicht die Steckdosen. Ja. Es gibt die afrikanischen Steckdosen, die haben so drei mächtige Pins. Im Gegensatz zu unseren europäischen Schuko-Steckern, die ja zwei Pins haben. Und die runden? Die runden haben drei, ja. Also zwei Pins und eine Lasche. Genau, zwei Pins nach außen und eine Lasche. Und dann gibt es ja noch die Euro-Stecker, die flachen. Ja. Und hier in Südafrika, der normale Stecker hat eben drei richtig dicke Pins. Also ungefähr vergleichbar, vielleicht kennt man, wer das kennt, wie UK-Stecker. Nur anstatt schräg gebogene Stifte sind es wirklich runde, dicke Klöppel. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schöner Stecker. Ja. So. Interessanterweise ist es so, dass bei allen möglichen Haushaltsgeräten auch die europäischen Schuko- oder Euro-Stecker verwendet werden. Deshalb braucht man in Südafrika eigentlich grundsätzlich einen Adapter oder so einen Mehrfachverteiler, um die unterschiedlichen Steckerarten dann alle irgendwie zusammenzuklöppeln. Ja, wenn man nach Südafrika fahren sollte und auf dem Flug merkt, scheiße, ich habe meinen Adapter vergessen, kein Problem, in jedem Supermarkt gibt es Adapter. Mehrere in allen Variationen. Und Verlängerungskabel. Und Steckdosenleisten mit allen möglichen Steckern drin. Ja, und wirklich in jedem Supermarkt. So. Man braucht irgendwann einen, wenn man unterwegs ist, weil es ist nicht immer gegeben, dass alle Stecker da sind. Also wenn es eine Hausleitung gibt, dann ist es meistens der südafrikanische Stecker. Die Verteilung davon weg ist kreuz und quer, wie durcheinander. Es ist auch in der Regel so, dass es pro Raum eine Steckdose gibt. Ja. Deshalb also muss man zwingend einen Verteiler, eine Verlängerungskabel, wie auch immer, haben, weil anders geht es gar nicht. Hm. Hattest du hier schon mal im Badezimmer Steckdosen gesehen? Nein. Okay. Nein, also in keinem einzigen Badezimmer, in keiner einzigen Toilette habe ich eine Steckdose gesehen. Ich habe gelesen, dass das wohl früher wie in England verboten war. Ja. Mittlerweile ist es nicht mehr verboten, aber es ist halt einfach so, dass man das nicht macht und deshalb gibt es da keine Steckdosen. Also die Größenverhältnisse sind ja hier auch so, dass man, wenn man rausbaut, sich auch ein Ankleidezimmer bauen kann. Der Platz ist ja da. Dafür braucht man im Bad auch keine Steckdosen. Nee. Nee, also weil man hat ja dann sowieso einen separaten Schminkplatz. Mhm. Und mit daneben der Steckdose. Oder eben der Verlängerungsschnur. Okay, ansonsten Steckdosen muss erwähnen und sagt, ja, ich kann es nur noch mal unterstreichen, der Stecker ist sehr schön. Also schönes Kabel ist auch bestimmt gut für die Welten. Ja. Mit ausreichend viel Watt. Ja. Hm? Ich steckte 0,7 Millimeter dicke Stifte. Ja. Also nicht Millimeter, Zentimeter. Mhm. Also es ist schon ein ordentlicher Klöppel. Jede Steckdose, die eingebaut ist, hat auch einen Schalter. Ja, damit man die scharf schalten kann sozusagen. Genau. Ja. Ist auch sehr praktisch. Ja. Wo wir beim Thema Badezimmer sind, möchte ich noch das Toilettenpapier erwähnen. Ja. Das Toilettenpapier ist unabhängig von Marke oder Preis durchscheinend dünn. Ich habe dazu ja eine Theorie. Ja, bitte. Ich glaube, die meisten Menschen sind hier Knüller. Ah. Also ich bin ja ein Falter, ne? Und das ist mit dem Toilettenpapier schwierig. Definitiv, ja. So. Also was identisch sind die Motive oftmals. Ja, aber also bei uns ist es ja so, also wir kaufen ja zu Hause auch Toilettenpapier. Und ich kaufe das. Ja, wir gehen zu verschiedenen Discountern und also die Regel gilt eigentlich, man kauft das mit der blauen Packung. Das Tier drauf ist egal, ja, aber dann hat man die gewünschte Qualität. Also zumindest wir die für uns gewünschte Qualität. Mhm. Das ist meistens so eine mittlere Preislage. Das ist irgendwie dreilagig. Und das ist dreilagig und halt normales Toilettenpapier. Hält. Ja, es ist aber bei allen Discountern und Supermärkten gleich. Man nimmt das mit der bläulichen Packung. Und dann passt das schon. Warum hast du mir das nie früher gesagt? Das habe ich dir schon mal gesagt. Und da ist dann entweder ein Schaf oder ein Hund drauf. Ja. Alles Tiere, die wir gerne mögen. Und passt. Ja, habe ich in Südafrika nach der gleichen Regel Toilettenpapier ausgewählt. Mhm. War blaue Packung. Hund auch drauf? Blaue Packung mit Hund drauf. Also in dieses Papier eingraviert waren Hunde, Welpen. Ja, und auf der Packung außen auch nochmal drauf. Aber es war keine vergleichbare Qualität. Nee. Also, wenn ich eine Erkältung habe, dann messe ich ja meinen Gesundheitszustand mit der Skala Rollen Toilettenpapier, die ich am Tag verbrauche, an Schnupfen. Weil du statt Papiertaschentüchern Toilettenpapier nimmst. Ja, also wenn ich wirklich erkältet bin und Schnupfen habe, dann hasse ich Taschentücher. Mhm. Also A, ist das total unbequem, die schnell aus der Packung zu ziehen. B, ist die Nase eh entzündet. So ein weiches Taschentuch ist ziemlich Frostperlen auf den Rücken bringend, finde ich. Und B, verwendest du ein Taschentuch halt einmal, wenn du Schnupfen hast, und wirfst es weg. Mhm. Das heißt, so eine Packung hält halt irgendwie 10 Minuten. So. Normalerweise ist es so, erster Tag Erkältung, ich brauche genau eine Rolle Toilettenpapier, um mir die Nase zu putzen. Mhm. Und wenn ich am zweiten Tag nur eine halbe Rolle brauche, dann weiß ich am dritten Tag, abends ist es weg. Mhm. So. Ja. Interessant. Wenn ich mehr als eine halbe verbrauche am zweiten Tag, weiß ich, ich muss was tun. Das geht so nicht. Ah. Also so mäßig seit Jahren mein Erkältungszustand. Wo ich mich frage, so, also pff, überhaupt generell in der Verwendung braucht man mit dem dünnen Zeug die dreifache Menge. Also ich habe das bei meiner aktuellen Erkältung probiert. Hm. Das kannst du mit dem Toilettenpapier nicht machen. Hm. Also weil das ist sowas von gar nicht reißfest, das möchtest du nicht. Ja, du hast halt entweder die Rotze in der Hand. Ich wollte es ja nicht so direkt sagen. Ja. Ja, also wir haben in Europa dann doch irgendwie sehr viel Luxus, der uns gar nicht bewusst ist. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, sehr gerne. Die Schlangen. One Row. Ja. Ich mache hier mal, glaube ich, einen Einspieler. Mhm. Dülü, dülü, dülü. Hier kommt der Einspieler. Dülü, dülü, dülü. Okay. Next customer, please. Tell number 4. Ich hab's nicht kapiert, Entschuldigung. Und ich habe eine Aufnahme der Kasse, also die Supermarktkasse spricht ja mit einem. Ach so, ja. Das habe ich gerade eingespielt. Ah, okay, jetzt hoffe ich. Ansonsten hänge ich hinten dran, wenn ich keine Lust zum Schneiden habe. Okay. Ja, das Schöne ist nämlich, es ist hier ganz anders, also in den Supermärkten, in Banken oder am Schalter von der Autovermietung, wo auch immer man ist, es begegnet einem eine Absperrung und dann ein Schild, please queue hier. Das heißt, man soll sich doch da anstellen. Und dann gibt es eine Hauptschlange, ja, die sich dann an irgendwann an einem Punkt aufsplittet in mehrere Schalter. Mhm. Und manchmal geschieht es manuell, in denen dann die Kassiererin sagt, next customer. Ja. Und es gibt auch Supermärkte, da gibt es dann so ein tolles Display. Mhm. Und dann kommt eine Automatenstimme, die sagt, next customer, row 3. Oh. Toe 3, genau, toe 3. Und dann leuchtet vor allem die 3 rot auf. Ja, wobei man manche Supermärkte aufgrasen muss. Aufgeleuchtete Zahl ist nicht immer angesagte Zahl. Hm. Ja. Ja, aber es funktioniert hier überall so. Also auch bei der Autovermietung, bei der Bank und überall eigentlich. Also es gibt nicht mehrere Schlangen und es gibt auch keine Hin- und Herwechseln zwischen den Schlangen, weil es gibt halt nur die eine. Ja. Nähere Supermärkte haben dann nochmal diese ganzen, wie heißen die, Querengelstände? Ja, das ist dann irgendwie so ein Customer Service Point oder so. Nein, ich meine diese Kinderquengelstände mit der Kinderschokolade drin, den ganzen Schokoriegeln und so, die immer vor der Kasse stehen, dann wo die Eltern und den Kindern anstehen und die Kinder dann quengeln und das haben wollen, das Ü-Ei haben also wollen und dann da noch was kriegen. Da gibt es irgendwie einen Begriff für. Ja, Quengel-Dings, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie anders. Und wie anders? glaube ich, beschrieben, dass man es versteht, was ich meine. Ja. Intelligente Supermärkte haben diese Toe, diese Row, die sich vor dem Toe bildet, was grundsätzlich immer in geschwungener Form ist. Ähnlich wie am Flughafen. Ja. Haben die nicht mit Absperrungen gemacht oder Geländern oder so, sondern mit Artikelregalen. Ja, so Süßigkeitenständer. Ja, genau. Und dieser normale Quengelständer, der bei uns vor der Klasse ist, erstreckt sich also über diese gesamte Row. Über mehrere Meter. Ja. Ja. In Schlangenlinien oft. Mhm. So. Was natürlich einerseits intelligent ist, aus zweifacher Hinsicht, also da liegen auch die Zeitschriften oben und liegen die Schokolädchen. A, quengeln die Kinder länger. Und B, hat man, während man an dieser einen Schlange steht, immer was Gutes zu gucken. Ja, stimmt. Also Zeitungen liegen hier auch nicht auf einem Viereck, habe ich noch nie gesehen, sondern in einer Reihe aus. Ja. Die Reihe ist dann halt ewig, aber man läuft gemütlich an sämtlichen Zeitschriften vorbei und kennt dann auch jedes Titelblatt. Stimmt, ja. So, das ist gut gemacht. Also der Kunde wird nicht quengelig, weil er abgelenkt ist und kann unten noch mehr verkaufen. Prinzipiell erscheint es mir so, ich kenne jetzt den genauen psychologischen Effekt zwischen den Unterschieden Multi-Row und One-Row nicht, aber mir erscheint es durchaus zügiger, weil das Fortschreiten zügiger ist. Das Fortschreiten ist zügiger, außerdem ist es irgendwie so, dass die Südafrikaner auch irgendwie interessiert drauf sind, sich bereitwillig in so eine Schlange einzureihen. Mhm. Also wir haben das jetzt zum Beispiel auch am Busbahnhof erlebt. Am Busbahnhof wartet man auf den Bus und an der Station, wo der Bus dann kommt, den man erwartet, ist keiner. Es ist aber natürlich eine Bändeabsperrung da, die einen dann dazu veranlasst, in mehreren S-Kurven durch diesen Ständeabsperrungsparcours bis zum leeren Bussteig zu gehen. Das macht der Südafrikaner ganz automatisch. Wir gehen immer links oder rechts dran vorbei. Ja. So, also wenn keiner da ist. Wenn da 20 Mann stehen, okay, dann fangen wir auch am Ende der Reihe an. Aber der Südafrikaner, der geht da ganz automatisch durch, weil der drauf trainiert ist, hey, ich muss mich jetzt hier einreihen. Also, nur aus klugscheißerischen Gründen, was wir als den Titel Südafrikaner betiteln, wissen wir ziemlich gut von dem Kapstelter, den wir sehr gut beobachtet haben, die 14 Tage. Das stimmt. Auch uns ausgiebig damit beschäftigt haben, Menschen zu beobachten und lernen ja jetzt erst das andere Land kennen. Ja. Ja, das ist ja auch das Spannende jetzt in unserer Reise. Wie ist das denn im Land? Ja. Aber nur noch mal zur Erklärung, was wir meinen mit der Südafrikaner. Und anstellen in eine Schlange ist in Kapstadt meistens das Richtige. So, also wenn du irgendwas willst oder irgendeine Info brauchst, du irgendwie nicht weißt, wohin oder was als nächstes, guck einfach, wo die längste Schlange ist und stell dich da an, geht ganz schnell, bist du vorne und da wird schon mal was geben. Meistens das Richtige. Ja, stimmt, war noch nie ein Fehler. Sag mal, wie ist es denn hier mit dem Wasser im Abfluss? Also man sagt ja, auf der Südhalbkugel dreht sich das Wasser andersrum, den Abfluss runter. Und ist es so? Ich weiß es nicht. Warum? Also du hast doch ja zwischenzeitlich auch mal einen Wasserhahn und ein Waschbecken gesehen. Also ich habe es lange vor mir hergeschoben. Und ich habe das letztens, als ich noch in der Wohnung war, getestet. Ich habe das ganze Waschbecken von der Wasser laufen lassen, weil es lief sehr gut ab. Man musste das schon aufstauen mit dem Stopfen. Ich habe das ganze Waschbecken aufgestaut und dann den Stöpsel gezogen und beobachtet, wie das Wasser abläuft. Mhm. Ich hatte diese Erkenntnis dann und wollte die dann matchen, weiß aber nicht, wie rum das Wasser in Deutschland abläuft. Hast du es gefilmt? Rechtsrum oder linksrum? Ich habe keine Ahnung. Hast du es gefilmt? Nein, habe ich noch nicht. Wir können das gleich tun. Vielleicht sollten wir das mal filmen und dann zu Hause noch mal gegenprüfen. Mhm. Weißt du, die Aufnahmen dann gegeneinander halten, um so unmissverständlich klar zu machen, läuft es jetzt gleich rum ab oder nicht? Ja, vielleicht kann ja auch jemand ein Video mal machen, einfach als Kommentar und einstellen. Dann können wir es hier gleich vor Ort ja gegenstellen. Okay, wir haben noch ein paar Waschbecken vor uns. Entschuldigung, ein kurzes Zwischenhusten. Die Erkältung ist noch nicht ganz vorbei. Und dann sag mir doch mal, wie das denn ist mit den Kellnern. Die Kellnern? Das ist ein bisschen faszinierend und auch irritierend, weil die Kellner kommen grundsätzlich auf einen zu und sagen, hello, how are you? Und du denkst ja, okay, du bist mein Kellner. Machen wir jetzt so einen Smalltalk über Befindlichkeiten oder wie läuft es hier? Und eigentlich wird nur erwartet, dass man dann sagt, fine and you. Und dann ist es abgehakt. Mhm. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass wenn jemand sagt, und wie geht's? Dass dann erzählt, oh ja, mein Knie und Wetter reißen und die Oma gestorben und sondern es wird abgehakt mit fine and you. Und darauf wird aber auch nichts erwidert. Dann nee, vom Kellner. Nicht erwidert, aber es kommt dann eben die übliche Vorstellung. Es kommt dann die Vorstellung, hello, I'm Maria, I'm your waiter for today. Also was ja auch nochmal hervorheben würde, ist, ich kann mich nicht erinnern zuletzt in Deutschland, dass mir der Kellner erstmal seinen Namen sagt. Nein. So. Ja, hallo, ich bin der Günther und ich bediene dich heute Abend. Mhm. So. Wenn du irgendein Problem hast, ruf mich. Nein. So. Ist eigentlich Standard hier. Ja. Einmal, glaube ich, wo ich mich dran erinnere, erlebt, wo es nicht so war. Ja. So. Ja, aber die Kellner, die sich den Namen gleich vorstellen, die haben dann als Alternative Namensschild an. Ja. So dass man jederzeit zweifelsfrei weiß, mit wem man das zu tun hat. Ich finde halt persönliches Vorstellen immer noch was anderes als ein Namensschild zu tragen. Also ist es definitiv. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, und da ist es schon ein bisschen her, so eine Zeit lang trage viele Leute ein Namensschild, weil sie es tragen müssen. Und ich habe mir mal Spaß draus gemacht, die da mit einem Namen anzusprechen. Mhm. Und vollkommen irritiert und aus dem Konzert. Ja, also Namenssprache findet nicht statt in Deutschland. Ja. Ist ja anders. Zwischenzeitlich kann es durchaus passieren, dass andere Kellner kommen, dir was prägen, dich bedienen, auch mit dir reden, klar, aber keine explizite Orders entgegennehmen oder sich um dich kümmern. Nein. Wenn du was willst, dann nehmen sie das auf und bringst dir auch. Mhm. Aber du wirst den ganzen Abend von deinem Hauptkellner betreut, auch wenn er im Regelfall derjenige ist, der am wenigsten trägt. Ja. Ja, also es gibt ja so eine Art Kellnerhierarchie. Mhm. Du hast, es gibt so die Hauptkellner, die dich betreuen. Die werden wiederum überwacht von einem Supervisor, der die dann koordiniert, der auch zum Beispiel die Tischreservierung in der Hand hat und der dann guckt, irgendwie, dass die Speisen und Getränke alle irgendwie in der richtigen Reihenfolge und zeitnah an die Tische verteilt werden. Also den gibt es in der Regel auch, den Supervisor, und dann gibt es die Hauptkellner, also die Hauptansprechpartner für die Gäste. Dann gibt es die Subkellner, die nur auftragen und abräumen. Mhm. Und manchmal gibt es dann auch so eine Art Boy oder so, der dann wirklich nur frische Tischdecken auflegt oder Holz rankarrt oder irgendwie solche Hilfsarbeiten macht, der aber mit dem direkten Gästekontakt wenig zu tun hat. Ja. Wie du das erzählst, ist das so, dass unheimlich viele Leute involviert sind? Ja. So. Was ist dir denn aufgefallen, wie es denn mit anderen Arbeitern, also nicht Gastronomen, ist? Also grundsätzlich ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass hier wesentlich mehr Menschen in Arbeiten involviert sind. Ja. Also zum Beispiel an Baustellen, wo wir vorbeigefahren sind. Da waren unheimlich viele Leute. Also ob es jetzt Autobahnbaustelle ist oder in der Stadt irgendwie eine Baustelle an einem Haus oder an einer neuen Busstation oder wie auch immer. Es waren unheimlich viele Menschen dort und sehr wenige Maschinen. Ja. Wir haben in Kapstadt beobachtet, da war ein Baugrundstück, war so Größe, Einfamilienhaus, Baugrundstück. Und da war eine Baugrube. Und dort haben wir zwei Bauarbeiter beobachtet, die wohl irgendwie was ausgehoben haben und haben den Abraum dann in eine Mülltonne. Mhm. Die hatten keine Schubkarre, die hatten eine Mülltonne, haben die Mülltonne voll gemacht und haben die dann an ihrem Abladekrater, haben die umgeschmissen, hatten mit Gurten so eine Art Vorrichtung gebastelt, ja. Damit sie dann an der umgekippten Mülltonne den Deckel aufziehen können, damit der Schutt rausfällt. Und sie die Mülltonne dann auch wieder zurückziehen können aus der liegenden Position. Ja. Es wird mit unheimlicher Manpower gearbeitet, was wir überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Mhm. Also gerade in Dienstleistungs- oder Bauberufen, die bei uns ja relativ unbeliebt und schlecht bezahlt sind sie hier bestimmt auch. Ja. Aber es wird mit wesentlich größerem Menscheneinsatz gearbeitet. Und gerade in der Gastronomie kommt es dem Gast natürlich sehr zugute. Ja. Ja, und die Bauarbeiter in den Baustellen erwähnst, also was an zwei Sachen, die mir auffallen. Also, wie das ist, unheimlich viel Manpower. Arbeitend, als auch sieht für mich so aus, eine Reserve an der Baustelle oder um die Baustelle rum sich befinden. Ja, heißt, also ja, das stimmt. Also, weil wir haben auch immer wieder beobachtet, dass offensichtlich sehr, sehr betriebsame Baustellen waren und es aber immer einen guten Prozentzahl der Arbeiter gab, die dann irgendwie rumlagen. Ja. Also da mussten wir uns auch irgendwie sehr, sehr stark dran gewöhnen, dass es normal ist, dass in Südafrika Leute auf sämtlichen verfügbaren Grünflächen einfach nur rumliegen. Das sind jetzt nicht nur irgendwie die Penner, die da übernachten, das sind auch Bauarbeiter, das sind Leute, die Mittagspause machen. Häuschen machen, ja. Was auch normal ist, weil auch an dieser Neubau der Bushaltestelle, wo ja offensichtlich der Vorarbeiter da war, ja. Der sich erst mit zwei, die eine neue Leiste irgendwie angemacht haben, unterhalten hat, dann rumgegangen ist und sich dann zu den auf der Wiese liegenden Leuten gesetzt hat und sich mit denen unterhalten hat über irgendwas. Ja. Also, das ist übersetzt nach Deutschland für mich nicht vorstellbar. Entweder es arbeiten alle oder keiner. Das ist so unser Gleichberechtigkeitsdenken. Ja, das ist der Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, also Pause machen ist ja auch in Deutschland durchaus gestattet. Ja, aber dann alle. Ja, und während der Pause schlafen. Vor den Augen des Chefes. Ja. Ist eher nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ich hatte noch nie einen Job, wo Mittagsschläfchen irgendwie total okay war. Naja, das war Ende der 90er in Internetagenturen durchaus normales Tagesbild, dass da auch mal jemand in der Agentur geschlafen hat, in den Mittags. Ja, weil er die ganze Nacht durchgearbeitet aber, hat. Aber von woanders kenne ich das nicht. Ja. So. Ist aber, also wenn man sich dran an das Bild gewöhnt hat, auch so mit unserem Auge so, oh, das geht aber nicht, dass der da so rumliegt und schläft, ja. Die anderen arbeiten, wie unfair. Mhm. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es ein sehr, es ist entspannter und im Vergleich dazu, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, haben wir die eine Veranda-Neubau gesehen, haben wir auch davon erzählt kurz, vor dem Café, wo offensichtlich der Besitzer und einer, der da arbeitet oder irgendwie auch mehr involviert war, dran gearbeitet hat und die zu dritt an diesem Veranda-Problem gearbeitet haben. Und sich sehr viel darüber unterhalten haben mit dem Arbeiter oder Hilfsarbeiter oder dazugeholten, offensichtlich. Also im Umgang hat man das schon gemerkt. Es war jemand, der nicht zur Bar gehörte, sondern von extern kam. Die weder gestritten haben, noch ihm was erzählt haben, so und so machst du's, sondern zu dritt sehr lange sich über den besten Plan unterhalten haben. Und ich bin sicher, die beste Möglichkeit, was sie aus diesem Schmutz- oder Untergrundproblem machen, haben sie zusammen gefunden und sich dabei keiner irgendwie kaputt gemacht. Nee. Im Gegenteil, die hatten eigentlich noch Spaß bei der Arbeit. Ja, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass mein deutsches Hirn bei der Beobachtung dieser Situation dachte, na, die drei Bretter, die hätte ich aber schon längst selbst ausgetauscht. Ja, dabei hättest du keinen leckeren Kaffee getrunken, hättest nicht dein Stempel repariert und vielleicht nicht die beste Lösung gefunden. Mhm. Ja, also dieses Effektivitätsdenken, was uns so brachial eingebläut wird, das gibt es hier so in der Form nicht. Hm. Ja, also finde ich aus anderen Gründen wieder sehr schön zu Roselien, ja, weil klar, nicht rumtrödeln, nicht langsam sein, finde ich auch wichtig und nichts regt mich mehr auf. Bei manchen Sachen kommt halt hinten das Bessere raus und das Wertvollere, Valuable, wenn du dir vorne mehr Zeit lässt. Anstatt direkt loszulegen, direkt auszusägen und dann zu merken, scheiße, die Klappe, hättest du die andersrum gemacht, also dass sie nicht nach rechts rum aufklappt, sondern links rum aufklappt, wäre fürs Handling während des Geschäftes später in der Saison viel besser. Ja? Egal, ob sie jetzt richtig oder falsch gemacht haben, die wissen, dass sie sich dafür entschieden haben. Ja. Und haben jede Kompetenz an dieser Baustelle in Ruhe überlegen lassen und ihre Meinung darüber äußern lassen. Ja. So, kann manchmal viel bringen. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit für uns ist es, wenn wir daraus was lernen wollen, das richtige Maß zu finden. Definitiv. So. Ja. Wann lehne ich mich nochmal zurück? Wann rede ich mit jemandem darüber? Ja. Und wann gebe ich Ansagen, wie es gemacht werden soll? Ja. Also ich hätte definitiv den Drang gehabt, alle wegzujagen, das selbst zu machen. Sofort. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich kann das verstehen. Also eine natürliche Reaktion wäre, einen Flipchart-Block beizuziehen und aufzumalen, wo denn euer Problem ist. Und für, das schnell für drei verfaulte Bohlen in der Veranda, da kriege ich schon wieder einen Föhn, wenn ich sowas höre. Nein, es ging ja um die Klappe. Auch in der Diskussion von denen. Oh ja, woher das Problem ist, zu lösen und dann Anweisungen zu verteilen, wie es gemacht werden soll. Ob alle dabei Spaß gehabt hätten, wäre eine andere Frage. Mhm. die hatten es alles gut. Ja. Muss ich wieder eine gute Überleitung finden, ne? Nein, das sind Quick Facts. Da braucht man keine Überleitung. Man sagt einfach den nächsten Punkt an. Nächster Punkt, Besteck auf der linken Seite. Ja. Ja. Wo auch immer wir waren, Restaurants, irgendwie Frühstücksläden, wie auch immer, man kriegt das Besteck grundsätzlich auf der linken Seite. Entweder liegt es schon da, links, so ein Vorlegeteller mit Besteck oder Menükarte oder wie auch immer. Oder wenn der Kellner kommt und legt frisches Besteck auf, legt er das immer links hin. Die ersten zwei Tage dachte ich, wir wären in ganz schrägen Läden und habe das etwas konsterniert genommen und rechts hingelegt. Ja, die kennen die Etikette halt nicht hier, ne? So, das war so erst so, in welchen Laden wir hier gekommen. Was ist das denn für ein Kellner? Der ist bestimmt neu, hat keine Ausbildung, kein Problem. Bis hin zu verarschen die Touristen über irgendwas stimmt hier nicht. So. Mittlerweile macht das auf der Seite auch vollkommen Sinn. Also wir haben das jetzt über 14 Tage lang in verschiedenen Läden verifiziert. Wir essen durchaus regelmäßig. Und es liegt immer links. Das ist hier halt anders. Und warum macht das für dich Sinn? Also, egal ob man jetzt mit dem Auto oder mit dem Bus kommt. Nimm mal den Bus, man fährt auf der linken Seite, ja, auf der Straße, und steigt dann links rum aus dem Bus raus. Fällt also links in das Restaurant rein und kriegt meistens links einen Platz. Es ist vollkommen logisch, dass das Besteck auch links liegt. Sonst kriegt man ja die totale Verwirrung. Also meinst du, das hat was mit der Verkehrsrichtung zu tun? Na, das hat was mit der Denkrichtung zu tun. Ja, weil in England ist ja auch Längsverkehr. Wo liegt denn da das Besteck? Auf dem Tisch. Links oder rechts vom Platz? Also die Stäbchen liegen meistens oben. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube rechts. Also bei uns liegt es ja entweder rechts und links vom Teller. Oder wenn es gesammelt liegt, dann liegt es rechts vom Teller. Whatever. Ja. Hier liegt es links. Ein Parker. Ja. Hast du mir was zum Thema Einparker zu erzählen? Nee, es gibt hier die CCID, die wir schon erwähnt haben, die ich irgendwann im letzten Podcast verlinkt habe. Und kann man wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, mieten. Oder als Personal mieten. Und viele Restaurants offensichtlich haben jemanden so einen vor der Tür stehen, die auf die Autos aufpassen der Gäste und auch beim Einparken helfen. Parkplatz finden, einparken, im Parkbuch kommen, eben Gästen sind. Ja. Wie das genau die Verhältnisse ist, kann ich nicht sagen, da habe ich noch nicht rausgefunden, aber wenn man durch die Straßen in Kapstadt geht, sieht man die mindestens vor jedem Mittelklasse-Restaurant. Also auf einer Straße mehrere. Ja, also es sind oft irgendwie Leute, die haben so eine Warnweste an, damit sie irgendwie zu erkennen sind. Also wir haben auch schon dann solche Leute in der Warnweste beobachtet, die sich dann irgendwelche Hausfrauen in Parklücken gelotst haben. Ja. Durchaus amüsant. Ja. Das, was auffällig ist bei diesen Waren, weil oft, überwiegend sehr freundlich, sehr höflich, auch zu langlaufenden Leuten wie uns. Ja, wir sagen dann Hallo. Sich meistens einen abgefroren haben. Ja. Und dabei immer gut drauf waren. Mhm. So. Wir haben auch oft ja schon mal beobachtet, dass solche Leute, die mit so Jobs irgendwie halt dastehen, irgendwas beobachten oder irgendwie Securities oder Einparker oder wie auch immer oder auch Leute an Busstationen, die dann, weil ihnen kalt ist, inzwischen durch mal ein Tänzchen machen. Ja. Was mir übrigens auch, was man auch erwähnen muss, ich will bei der Autovermietung die frage Musik. Mhm. Drei von den, wie viel, fünf oder sechs, du hast es besser beobachtet, Schalter offen. Ja. Drei von denen haben zu der Musik getanzt, hinterm Schalter, während wir das Zeug ausgefüllt haben, ja, auf den Tresor gewartet haben, auf Netzverbindung gewartet haben, etc. Haben getanzt dabei. Was ich ein unheimlich nettes und ansteckendes Bild fand. Ja, und direkt ein bisschen mittanzen musste. Ja. So. Auch zum Thema Unterschiede sieht man bei uns auch, ja, aber so selten, dass das schon wieder ein Flipped-Out-Laden ist. Ja, total. Hier begegnet sowas einem an dieser oder jenen Stelle immer mal wieder. Es ist völlig normal. Es ist auch völlig normal. Man geht in einem ganz noblen Hotel vorbei, ne? Also wo man jetzt so von außen schon so ein bisschen geduckt vorbeigeht und denkt sich, oh, edle Luft. Ja, wo ich meinen besten Anzug nochmal angucken würde, so, oh, passt der dafür? Ja, ne? So. Also wo man sich eigentlich gar nicht getraut, in der Straße vorbeizugehen. Ja. Und dann steht dann der Parkplatzwächter da, der die Ein- und Ausfahrt bewacht. Und man geht so als Tourist vorbei in seinen abgeranzten Schuhen und den 10 Jahre alten Jeans. Und dann winkt der. Oder tanzt. Oder tanzt und winkt und schreit Hello aus 200 Meter Entfernung. Das ist super. Ja, das zieht sich als roter Faden durch. Ja. Großer Unterschied. Großer Unterschied sind die Menschen. Haben wir auch heute nochmal von unserem Wirt des Abends mitbekommen. Talk to the people. Ja, definitiv. Also ganz großer Ratschlag, offen sein, mit den Menschen reden. Wir begegnen einem hier sehr viel Freundlichkeit, wo wir als Europäer erstmal mit klarkommen müssen. Ja. Ich habe fertig. Gute Nacht. Gute Nacht.